Ein Mann auf verlorenem Posten. Nicht nur unser Bild von Mafiosi ist stark von Filmen geprägt, sondern auch das von Ermittlern. Die Älteren unter uns, mich eingeschlossen, sehen Corrado Cattani, wie er allein gegen die Mafia kämpft. Leger gekleidet, kühner, melancholischer Blick. Stets auf der Hut, keine Angst. Der hübsche, einsame Wolf aus dem Norden, ins unwirtliche Süditalien versetzt, wo er es mit der alteingesessenen Unterwelt aufnehmen muss. Nur, so sehen die Leute in echt nicht aus. Nicht in Deutschland und auch kaum in Italien. Die Filmermittler arbeiten auch nicht in langweiligen Betonbauten mit aufgereihten, langweiligen Durchschnittsbüros in langweiligen Vorortstadtteilen. So aber sieht die Realität des Mannes aus, der im März 2018 in Begleitung seines Chefs zu unserem Pressegespräch kam. Anders als die Filmermittler mit Kapuzenpullover, hemdsärmelig und griffig mit schwäbischem Dialekt. Julius Krehn, ein engagierter, fähiger und kundiger Anti-Mafia-Ermittler im baden-württembergischen LKA, den alle nur Giulio riefen. Eines aber teilte er mit den Filmhelden. Nichts warf ihn so schnell aus der Bahn. Zum Glück war Krehn von bemerkenswerter psychischer Stabilität, denn sein Wirken hatte ihm keineswegs höhere Weihen verschafft, sondern vor allem Schwierigkeiten. Und so ist auch seine Geschichte in gewisser Weise filmreif, allerdings auf ganz andere Art. Es ist nicht die Geschichte eines unerschrockenen Kämpfers gegen die Mafia, der Intrigen erkannte und überwand und einen Mafioso nach dem anderen festnahm. Es ist am Ende die traurige Geschichte eines bis in die Haarspitzen motivierten und integren Anti-Mafia-Ermittlers, der mehr wollte und nicht durfte. Die Geschichte eines Mannes, der sich und niemanden schonte, der seine Arbeit so ernst nahm, dass er zwar große Erfolge erzielte, am Ende aber unbequem wurde und ins Abseits geschickt. Julius Krehn trägt in Wahrheit einen anderen Namen. Ich habe seinen hier geändert. Das erste Mal kreuzten sich die Wege von Julius Krehn und mir im Jahr 2015 bei einem jährlichen Treffen von OK-Ermittlern aus dem In- und Ausland, das Krehn mit dem LKA in Stuttgart auf die Beine gestellt hatte. Ich war als Vortragender eingeladen. Krehn hatte mich eingeladen, um meine Recherchen zu dem Buch »Die Müllmafia« zu referieren, das 2011 erschienen war. Darin erzählte ich von vier Menschen, die sich kriminellen Geschäften mit hochgefährlichen Abfällen entgegengestellt hatten. Die Veranstaltung in den Räumen einer Polizeihochschule war eine Mischung aus Tagung mit erlesenen Expertinnen und Experten und Schullandheim. Denn wir alle saßen bis in den späten Abend beisammen, Ermittlerinnen und Ermittler aus Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz und übernachteten auch in der Schule. Unweigerlich lernte ich Krehn so auch von seiner privaten Seite kennen, als jemanden, der in netter Gesellschaft zu kommunikativer Hochform auflief und eine ganze Gruppe zusammenhalten konnte. Zwei Jahre später trafen wir uns erneut. Das Theater in Konstanz führte das Stück Gomorra auf, das auf dem gleichnamigen Buch aus dem Jahr 2006 von Roberto Saviano beruhte und von der Camorra berichtete. Wir waren beide zu einem Gespräch im Foyer des Theaters eingeladen, was nicht ohne Ironie war, weil nur wenige Jahre zuvor Mitglieder einer 'Ndrangheta-Zelle aus Frauenfeld durch Konstanz spaziert waren, um die dortigen 'Ndranghetisti zu provozieren. Die Mafiosi standen unter Beobachtung und der italienische Staatsanwalt Nicola Crateri befürchtete ein weiteres Blutvergießen à la Duisburg. Die Aktion zeigte, wie aktiv die Mafia im Bodenseeraum ist. Krehn beschrieb an diesem Abend die Lage in Baden-Württemberg nüchtern, ohne den Leuten Angst zu machen, aber auch ohne etwas zu beschönigen. Umso mehr freute ich mich, Krehn ein weiteres Jahr später wiederzusehen. Nach der Operation Stiege hatte ich bei seinem Arbeitgeber, dem LKA in Stuttgart, um ein Pressegespräch angefragt. Gemeinsam mit Norbert Höfler, einem Autor vom Stern, wollte ich für eine Reportage die Tatorte der Operation abklappern. Am Vormittag hatten wir bereits ein Restaurant am Stadtrand von Stuttgart besucht, dessen Betreiber damals von der Polizei mitgenommen worden war. Die Festnahme war zwar schon einige Wochen her, doch die Türen der Gaststätte zeigten die Spuren dieses Morgens noch deutlich. Die Polizei hatte sie mit einer Ramme und viel Kraft aufgestemmt, des Überraschungseffekts wegen und vielleicht auch, weil es Eindruck machte oder weil sie wussten, dass der Wirt Waffen für den 'Ndrangheta lagern soll. Die Schäden waren notdürftig geflickt. In den Fluren hing noch die Werbung für den Wein, den der Pharao-Clan italienischen Gastwirten aufgenötigt hatte. Der Wirt wurde später in Crotone unter anderem wegen Mitgliedschaft in der Mafia verurteilt. Ich legte ein Diktiergerät vor mir auf die Resopalplatte und ließ es mitlaufen. Ich erwartete mir von dem Termin nicht allzu viele neue Informationen, denn aus Italien hatte ich bereits den Haftbefehl bekommen. Norbert Höfler und ich hofften aber auf ein paar griffige Zitate, denn wir wollten auch die Perspektive der Ermittler in unsere Story unterbringen. Nie hätte ich gedacht, dass mich dieses Gespräch noch Jahre später beschäftigen würde. Wir Reporter wurden nicht mit Allgemeinheiten abgespeist, sondern unsere Gegenüber redeten offen. Neben Julius Krehn beteiligte sich sein Chef, ein erfahrener OK-Ermittler, und natürlich saß auch der Pressesprecher des LKA in der Runde, er überließ seinen Kollegen aber das Feld. Wir durften das Gespräch aufzeichnen. Mit dem Wissen von heute höre ich das Gespräch von damals mit ganz anderen Ohren. Ich entdecke Hinweise, die ich so nicht wahrnahm, interpretiere Details anders. Wenn etwa allgemein die Rede davon war, dass Früchte auch als Schmuggelversteck dienten, dann ist das zum einen eine Binsenweisheit, eine Bananenweisheit sozusagen. Wer sich nur ansatzweise mit Drogenschmuggel befasst, weiß, dass Kokain immer wieder kiloweise in Bananenkisten gefunden wird, wenn Irrläufer fälschlicherweise nicht abgezweigt werden. Die Aussage von Krehn war aber zugleich ein Verweis auf die Operation Stiege selbst. Ursprünglich ging es bei dem Verfahren nicht nur um den aufgezwungenen Handel mit Lebensmitteln zugunsten des Clans Pharao. Ein Nebenstrang bezog sich auf den Vorwurf des Schmuggels von Falschgeld über ein Fellbacher Geschäft und um Lieferungen mit Obstkisten. Eine Kronzeugin hatte diesbezüglich Angaben gemacht, nur fiel dies dann mehr und mehr hinten runter. Am stärksten von diesem Pressegespräch ist mir die Entschlossenheit Krehns in Erinnerung, wenn es darum ging, den von der Operation betroffenen Personen das Vermögen wegzunehmen. Es ist völlig einleuchtend, dass Kriminalität sich nicht lohnen darf und man daher möglichst viel kriminelle Erträge einziehen sollte, wann immer nur irgend möglich. Und doch passiert es in der Praxis oft nicht. Auch bei der Operation Stiege war das bisher nicht geschehen, wie Krehn freimütig zugab. Zitat: Im Moment ist nichts beschlagnahmt worden. Er ließ aber keinen Zweifel daran, dass dies nur ein vorübergehender Zustand sei. Zitat: Wir werden im Nachgang prüfen, welche rechtlichen Möglichkeiten vorhanden sind, um hier noch Vermögen zu beschlagnahmen. Dann setzte Krehn zu einem kleinen Vortrag an, wie man Mafiosi an den Geldbeutel gehen könne. Wie in Italien gäbe es auch in Deutschland die Möglichkeit, Straftätern ihre kriminell erlangten Erlöse nach ihrer Verurteilung wegzunehmen. Die Regelungen seien sogar vergleichbar. In Italien hätte man aber noch zusätzliche, präventiv ausgerichtete Maßnahmen entwickelt, gegen Personen wie gegen Vermögen. Dahinter stecke ein Gedanke, der in Deutschland so noch nicht verstanden worden sei. Wenn festgestellt werde, dass von einer Person eine Gefahr für die öffentliche Ordnung ausginge, könne es diesen Menschen verboten werden, Vorbestrafte zu treffen oder das Haus zu verlassen. Sie können verpflichtet werden, die Grenzen der Heimatregion nicht zu übertreten oder einer geregelten Arbeit nachzugehen. Auch die vermögensbezogenen Maßnahmen basierten auf einem ähnlichen Gedanken, sagte Krehn. Sie gingen nämlich davon aus, dass dieses kriminell erzielte Vermögen in den Händen Krimineller für kriminelle Aktivitäten genutzt werde. Könne die betroffene Person also nicht nachweisen, wie sie zu diesem Vermögen gekommen sei, könne es der Staat ihr wegnehmen, um Schaden abzuwenden. Bei Vorliegen eines entsprechenden italienischen Beschlusses könne diese Beschlagnahme übrigens auch in Deutschland vollzogen werden, sagte Krehn und zog den Bogen zurück zu dem Thema, das uns hergeführt hatte. Die Operation Stiege. Man werde im Nachgang von Polizeiseite aus hier nacharbeiten. Das heißt, da passiert noch was, da geht's noch weiter? Fragte ich nach. Ich wollte eine noch deutlichere Antwort. Ja, natürlich, sagte Krehn. Man muss das nacharbeiten. Wir werden jetzt einfach die Sachlage darstellen, gegenüber der Justiz präsentieren und darauf und gucken, dass man hier alle Möglichkeiten ausnutzt. Es kann natürlich nicht sein, dass man jetzt sagt, Operation Stiege erledigt. Das geht nicht. Krehn ging dann in die technischen Details. Er hatte sich mit dieser Frage bereits gründlich auseinandergesetzt. Ich kann gut verstehen, dass einem Polizeibeamten diese Frage so wichtig ist. Selbst arbeitet man viele Stunden und wird dafür gewiss nicht überbezahlt. Andere halten sich nicht an Recht und Gesetz und bereichern sich auf Kosten der Allgemeinheit. Er sagte, es gebe in der Operation Stiege verschiedene Ermittlungsansätze. Wenn man ein Ermittlungsverfahren erreichen würde, wenn also die Staatsanwaltschaft ein Verfahren eröffnen würde, dann könne man in dessen Rahmen Vermögen beschlagnahmen. Falls die Staatsanwaltschaft nicht zu überzeugen wäre, könne man immer noch überlegen, ob man auf dem Rechtshilfeweg etwas beschlagnahmen könne. Ich nehme an, Krehn meinte damit, dass dann eben aus Italien entsprechende Anfragen eingehen müssten. Jedenfalls wollte Julius Krehn etwas erreichen, so viel war sicher. Bevor es aber dazu kam, wurde er kaltgestellt. In einer Sendung des SWR, Planet Wissen, wies ich im Januar 2022 auf die unwürdige Behandlung von Julius Krehn hin. Das Thema der Folge war der Innenausschuss des baden-württembergischen Landtags. Der SWR-Podcast Mafialand brachte das Thema Mafiabekämpfung in Baden-Württemberg im Mai 2023 erneut auf die Tagesordnung im Landtag. Innenminister Thomas Strobel sagte dann, dass im Jahr 2022 in Baden-Württemberg drei Ermittlungsverfahren gegen die italienische organisierte Kriminalität geführt wurden. Zitat: Wer sich durch Straftaten bereichern will, ist bei uns fehl am Platz. Wir werden das organisierte Verbrechen weiterhin konsequent und in enger Zusammenarbeit mit unseren internationalen Partnern bekämpfen. Wir hatten den Druck hoch. So hoch wie mit drei Ermittlungsverfahren im Jahr? Hätte ich ihn gerne gefragt, aber ich war nicht vor Ort. Strobel kam mit seiner Rede, die sich im Landtagsarchiv online nachlesen lässt, dann auf die Polizei zu sprechen. Es ist maßgeblich das Verdienst unserer sehr erfolgreichen Polizeiarbeit, dass wir in Baden-Württemberg in einem der sichersten Länder leben. Danke an alle Polizistinnen und Polizisten, die im Landeskriminalamt und den regionalen Polizeipräsidien mit hoher Expertise und hohem Engagement bestens vernetzt, sowohl national als auch international, erfolgreich ihre Arbeit machen. Ich frage mich, was Julius Krehn dachte, falls er die Sitzung verfolgte. Sein oberster Dienstherr dankte engagierten Polizisten, und einen von ihnen hatte man gerade erst deshalb aus dem Amt geschoben. Strobel zählte dann die historischen Gründe auf, weshalb Mafiosi nach Baden-Württemberg gekommen seien. Die Zahl der IOK, also der italienischen organisierten Kriminalität, zuzurechnenden Personen in Baden-Württemberg, variiert natürlich. Sie unterliegt Schwankungen. Im Jahr 2021 waren das etwa 200 Personen. Im Jahr 2020 zählte man bundesweit insgesamt 750 IOK-Bezugspersonen. Vor dem Hintergrund, dass in Baden-Württemberg 30% der in Deutschland lebenden Personen mit italienischem Migrationshintergrund wohnen, wären statistisch auch 30% der IOK-Bezugspersonen und damit etwa 230 Personen in Baden-Württemberg zu erwarten. Der baden-württembergische Anteil ist daher im Ergebnis ungefähr proportional. Ich kann die Stelle noch so oft lesen, ich finde diesen Gedankengang mehr als verquer und befremdlich. Der Journalist Rainer Nübel berichtete bei einer öffentlichen Veranstaltung der Landtagsabgeordneten Swantje Sperling von den Grünen in Waiblingen über Neues zum Fall Krehn. Er ist nach wie vor bestens vernetzt und seine Antennen zum Thema Mafia sind stetig auf Empfang. Krehn werde von innenpolitischen Kreisen diskreditiert, sein Engagement als Manie verunglimpft. Zitat: Das ist eine menschliche Vorgehensweise, die abgründig ist, ein monströser Umgang mit Menschen, sagte Nübel. Während man Krehn aus dem Amt drängte, wurde damals im LKA eine Taskforce eingesetzt mit dem Ziel, neue Ansätze für Ermittlungen zu finden. Sie war direkt dem Präsidenten des LKA unterstellt. Die zwei beauftragten Beamten grasten in der Folge verschiedene Stellen ab, um sich eine Übersicht über den Informationsstand zu verschaffen, wer was über wen wusste. Sie kamen auch zu mir. Im Frühjahr 2018 flogen sie eigens dafür nach Berlin. Ich hatte zuvor angeboten, ich könne auch ins LKA kommen. Wir führten ein freundliches Gespräch, mir leuchtete aber absolut nicht ein, warum der damalige LKA-Präsident parallel zu der IOK-Abteilung von Julius Krehn eine solche Struktur schuf. Hatte er doch einen engagierten und kritischen Beamten, der es mit jedem aufnehmen würde, nur dass er mit dem offenbar nichts mehr zu tun haben wollte. Ich habe beim LKA nachgefragt, ob diese Maßnahme erfolgreich war. Die Taskforce habe ihre Arbeit inzwischen abgeschlossen und der Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Bericht vorgelegt, auf dessen Basis gegebenenfalls weitere Ermittlungen erfolgen. Die Staatsanwaltschaft bestätigt, dass der Bericht Strukturermittlungen zuzuordnen sei, nennt aber mit dem Verweis auf laufende Verfahren keine Einzelheiten. Aus meiner Sicht wäre es an der Zeit für einen Untersuchungsausschuss zum Thema Mafia im baden-württembergischen Landtag, dieses Mal aber bitte mit der richtigen Zielsetzung. Wenn Jahrzehnte nach der Freundschaft zwischen Mario Lotini und Günter Oettinger noch immer Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Kampf gegen die Mafia in Baden-Württemberg nicht mit voller Kraft geführt wird, dann ist das ein Sicherheitsproblem. Und alle Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf, die Hintergründe dafür zu erfahren. Man sollte dann auch Julius Krehn im Landtag hören und ihm vorher eine umfassende Ausnahmegenehmigung erteilen. Nur so wäre sichergestellt, dass diese Zweifel ein für allemal ausgeräumt werden können. Wenn alles in bester Ordnung ist, sollte sich auch niemand vor seinen Aussagen fürchten müssen.